ral ral ral ra ra. Juvi ral ral ral ral ra ra. Da kam ein stolzer Reiter und brach sie ein schönes Städtchen, Itzewoll, weil es an der Elbe liegt. Itzewoll, drinnen gibt's viel schöne Mädchen, viele schöne Mädchen, doch zum Heiraten nicht. Ach, es ist ja so schwer, auseinander zu gehen, wenn die Hoffnung nicht wär auf ein Wiedersehen. Lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, auf Wiedersehen. Ich hab geglaubt, sie liebet mich. Ich hab geglaubt, sie liebet mich. Aber nein, aber nein, aber nein, aber nein, aber nein, aber nein, aber nein, aber nein, sie hasset uns. Im Feldquartier auf hartem Stein streck ich die müden Füße und sende in die Nacht hinein dem Liebchen tausend Grüße. Nicht ich allein hab so gemacht, Annemarie, von ihren Mädchen träumt bei Nacht die ganze Kompanie. Die ganze Kompanie.